Es gibt noch weitere Aspekte, die sich bei Corona wie beim Klima bestürzend gleichen. Allen voran mächtige Märchen, die der Prävention entgegenstehen. Vor allem das vermeintliche Gegensatzpaar Schutz und Wirtschaft. Also der Appell an eine angebliche Vernunft, wonach man Gesundheitsschutz und Wirtschaft gegeneinander abwägen müsse und nicht beides haben könne. Dabei bedingen sich in Wahrheit Gesundheit und Wirtschaft gegenseitig. Ohne Gesundheit kann es keine Wirtschaft geben. Oder nehmen wir das Narrativ von der Eigenverantwortung, dem pandemischen Gegenstück zum CO2-Fußabdruck der Klimakrise. Bei einem gemeinsam zu schützenden Gut wie Gesundheit greift der Einfluss des Einzelnen viel zu kurz, als dass Eigenverantwortung ausreichen würde. Die wichtigste Gemeinsamkeit beider Krisen sind jedoch ihr enormes exponentielles Risiko und die damit verbundene Irrationalität von zögerlichen Gegenmaßnahmen und Kompromissen. Zugleich werden strikte präventive Maßnahmen und ihre Vertreterinnen gerne als Feinde der Freiheit diffamiert, um sie politisch kaltzustellen. Statt des Virus oder der Umweltverschmutzung erscheinen dann jene als Feind, die besonders laut warnen. Cassandra wird zur Antagonistin. Damit kommen wir zum größten Problem des Menschen in einer sich exponentiell verschlimmenden Krise. Unsere Gehirne sind für solch einen Ausnahmezustand narrativ falsch programmiert. Denn gegen wessen Prinzipien und Wirkmechanismen verstößt genau diese Situation grundlegend und in fast allen Punkten? Genau, gegen die Heldenreise. Die Heldenreise schildert und lehrt uns, dass der Held immer auf einen Auslöser für seine entscheidenden Handlungen wartet, und zwar meistens auf einen gravierenden, greifbaren, beweiskräftigen. Niemals zieht ein Held präventiv ins Abenteuer. Es wäre ja auch kein Abenteuer, wenn man eine Herausforderung gewissermaßen prophylaktisch bestehen könnte, bevor es richtig schlimm wird. Ein Held wäre keiner, wenn er schon mit vorausschauenden Vorkehrungen die Welt verändern könnte, denn dann müsste er sich nicht wandeln. Stattdessen wartet er auf den Auslöser, auf die Mentorinnen, auf die Freunde und Instrumente, vor allem aber auf die Feinde, Herausforderungen und Aufgaben. Dann erst wird er zögernd aktiv, doch nur von Level zu Level. Oft genug würde er gern alles hinschmeißen und nur die lebensbedrohliche Dringlichkeit der Probleme und oft genug schmerzhafte Dringlichkeit in Person von Bösewichten mit Schwertern oder Pistolen zwingt ihn wieder zum Handeln. Problemlösung kennt der Held also nur als akute Transformation am Tiefpunkt, nicht als präventive Veränderung. Echte Helden handeln nicht vor dem Knall, nein, sie warten sogar meistens, bis es richtig knallt.